zwei blauen Augen von meinem Schatz, die haben mich in die weite Welt geschickt. Da musste ich Abschied nehmen von allerliebsten Platz. Augenblau, warum habt ihr mich angeblickt? Nun hab ich ewig Leid und Gräme. Ich bin ausgegangen in stiller Nacht, in stiller Nacht wohl über die dunkle Heide. Mein Gesell war lieb und leide. Steht ein Lindenbaum, da hab ich zum ersten Mal im Schlaf geruht. Unter dem Lindenbaum, dir hat seine über mich geschnarrt. Da wusst ich nicht, wie das Leben tut, alles wieder gut. Thank you.